Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen Musiker, Komponisten, auch Sänger aus den USA, der ganz viele Stücke geschrieben hat, ohne dass man immer sofort weiß, dass sie von ihm stammen. Für die kommenden 2 Stunden steht unser Programm unter dem Motto »Mehr als nur MacArthur Park«, die Songs von Jimmy Webb.